D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Der Heiko Maas, unser Justizminister, unser Bundesjustizminister, der hat uns ja vor einem Monat versprochen, dass er ordentlich was unternehmen möchte gegen all diese Hasspostings im Netz. Also Facebook oder Google, Twitter und Co., die müssten sich bitte schön, hat der Heiko gesagt, an deutsches Recht halten. Und sie sollten entschiedener und vor allem sehr viel wirksamer gegen Hate Speech vorgehen. Das hat der Minister gefordert. Er hat sogar eine Taskforce gegründet, in der IT-Unternehmen zusammen mit ihm und unter Leitung seines Ministeriums eben konstruktive Lösungen gegen Hate Speech erarbeiten sollten. Diese Lösungen gibt es offensichtlich, sie wurden zumindest vorgestellt, jetzt ganz öffentlich. Martina Schulte hat sich das angeschaut. Wie viel hat er denn durchsetzen können, der Heiko Maas, von seinen Forderungen? Um es ganz klar zu sagen, nicht sehr viel. Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaft mit Google, Twitter und Facebook sind: in Deutschland gilt deutsches Recht und das sollen die betroffenen Unternehmen bei der Überprüfung von Hate Speech zugrunde legen, statt immer nur auf die eigenen Gemeinschaftsrichtlinien zu pochen. Das hört sich erstmal gut an, aber wenn es dann eben um die Umsetzung geht, wird es schwammig. Rechtswidrige Inhalte sollen künftig innerhalb von 24 Stunden geprüft und gegebenenfalls entfernt werden. Allerdings nur die Mehrzahl der gemeldeten Kommentare. Und ab wann ist Mehrzahl? Bei 2 oder was? Das weiß keiner. Das ist eine Gummiformulierung, die von den betroffenen Unternehmen nach Gusto ausgelegt werden kann. Klar muss man Facebook oder Twitter zugestehen, dass bei Ereignissen wie zum Beispiel Paris Attacks eine 24-Stunden-Regel nicht immer eingehalten werden kann, ne? Weil, wie das Blog Media schreibt, innerhalb kurzer Zeit extrem viele Hassbotschaften gepostet werden können. Aber die Formulierung, die Mehrzahl, führt halt diese ganze 24-Stunden-Regel ad absurdum. Wer soll das überprüfen? Außer die Unternehmen selbst. Die Unternehmen selber. Wie sieht es mit unserer Überprüfung aus? Da wurde ja immer gefordert, Transparenz gefordert, und zwar Transparenz über das, was schon gelöscht wurde zum Beispiel. Also Maas wollte, schreibt Spiegel Online, dass Facebook in Deutschland ein Team mit deutschsprachigen Mitarbeitern einstellt, das gezielt gegen Hassbotschaften vorgeht, und Facebook sollte eben auch konkrete Zahlen dazu nennen. Mhm. Wie viele Meldungen gehen ein, wie viele werden gelöscht, das wird es auch nicht geben. In der Vereinbarung heißt es dazu nur, ich zitiere, die in der Taskforce vertretenen Unternehmen stellen Transparenz sicher, indem sie der Öffentlichkeit darüber berichten, wie sie ihre Nutzungsbedingungen hinsichtlich der Entfernung gemeldeter Inhalte umsetzen. Wieder so eine Blabla-Formulierung, finde ich. Das schön heißt, bürokratisch. Wir werden nie erfahren, ob Facebook jetzt 30 oder 300 deutschsprachige Mitarbeiter mit der Bearbeitung und Löschung von Hasskommentaren beauftragt hat. Facebook sagt nur, es seien ausreichend Mitarbeiter vorhanden und die würden auch im Bedarfsfall aufgestockt. Das sagte Richard Allen, der ist Leiter für Politikbeziehungen bei Facebook. Spiegel Online schreibt zusammenfassend dazu, Maas habe nicht viel durchsetzen können, lasse Facebook gewähren, und in dem Ergebnispapier sei von vielen seiner Kernforderungen keine Rede mehr. Du und Spiegel Online, ihr seid also schon mal enttäuscht. Ich jetzt gerade auch ein bisschen. Auf jeden Fall. Wie sind die anderen Reaktionen? Gibt es irgendjemanden, der was Gutes dran findet? Ja, also ich meine, wenn du dir die Überschriften anschaust oder bei tagesschau.de, steht da natürlich schon die Unternehmen was, die Unternehmen was, die Unternehmen was. Also es wird viel drüber geredet, aber die meisten von mir ernst genommen Stimmen sagen eigentlich eher, ja, dass es halt wirklich eher so eine Redenummer war. Die Grünen kritisieren es. Das war auch zu erwarten. Auch hier Uwe Carsten Haie vom Verein Gesichtshagen, der sagt, eher eine Sonntagsrede. Man müsste wirklich eher darüber nachdenken, wie die Digitalisierung einen institutionellen Rassismus hervorbringt. Die deutlichsten Worte, denen ich wirklich nur zustimmen kann, hat Markus Beckedahl von Netzpolitik gefunden. Der sagt halt, mit dieser neuen Regelung können eigentlich nur Facebook und Google zufrieden sein. Es sei ein unverbindlicher Katalog von könnte man mal Regeln, die weitestgehend eigentlich bereits den Status quo beschreiben, mit dem wir ja alle nicht zufrieden sind. Deswegen ist ja diese ganze Arbeitsgruppe überhaupt gegründet worden. Mit anderen Worten, Ergebnis der ganzen Geschichte, schön, dass man mal drüber geredet hat. Das Justizministerium habe jetzt etwas Handlungsfähigkeit simulieren können, meint Beckedahl. Und Facebook und Google machen eigentlich weitestgehend weiter so wie bisher. Für mich am besten auf den Punkt gebracht hat es Zeit Online. Die twittern es auf den Punkt, die sagen hier, die besorgten Bürger, ne, die ganzen Pegidisten und sonstigen Leute müssen sich weiter keine Sorgen machen. Und Facebook und Co. sind mal wieder die Stärksten im Ring. Ja. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?